herzlich willkommen heute im Republikanischen Club bei einem Abend mit Agnes Scheller. Agnes Scheller hier im Club begrüßen zu dürfen, an einem Ort, der durch Widerspruch und Einspruch zur Institution wurde, diesen Widerspruchsgeist heute hier zu haben, ist mir eine besondere Freude. Es ist aber nicht der Widerspruch, der Widerstand alleine um seiner selbst willen, der sie widerständig macht, sondern es leitet sich als Konsequenz aus ihrer Philosophie ab. Und ich freue mich auch sehr, dass wir heute von ihrer Philosophie einiges zu hören bekommen werden. Moderieren wird Gerhard Scheidt. Gerhard Scheidt ist Theater-, Film-, Medienwissenschaftler, Philosoph, ist Mitherausgeber der Zeitschrift für Ideologiekritik, Sophras, und hat etliche wissenschaftliche Publikationen betreut, unter anderem die Jean-Marie-Werkausgabe mit herausgegeben. Er lebt als freier Autor und Publizist in Wien. Ich erlaube mir, was gut klingt, freier Autor ist vielleicht gar nicht so schön, wie es klingt. Danke fürs Kommen. Ich wünsche euch allen, uns allen einen sehr schönen Abend. Ja, ich freue mich natürlich auch außerordentlich, dass ich hier die Möglichkeit habe, dieses Gespräch mit Agnes Heller zu moderieren. Ich möchte mit einer kleinen eigenen autobiografischen Bemerkung beginnen. Als ich vor langer Zeit, das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, auf die Bücher von Agnes Heller stieß, war ich sehr beeindruckt. Was mich beeindruckt hat, war vor allem der Elan und der Mut, mit dem hier die Fixierung des Marxismus auf den Arbeitsbegriff durchbrochen wurde. Das war für mich damals sehr wesentlich und das konnte ich in den Büchern von Agnes Heller finden, in dem Buch über die Renaissance, in dem Buch Die Theorie der Gefühle, die Theorie der Bedürfnisse, aber auch aus anderen Publikationen aus dem Kreis der, aber auch in anderen Publikationen aus dem Kreis der Budapester Schule. Sie war ja die bekannteste Autorin dieses Kreises. Aber es gibt da auch wunderbare Arbeiten, etwa von Ferenc Feher, ihrem Mann, vor allem über den jungen Lukács, über den Essayisten Lukács. Ich erinnere mich da an eine Studie über den romantischen Antikapitalismus beim jungen Lukács, wie überhaupt diese Schriften aus der Budapester Schule den Blick wieder freimachten für die Arbeit des jungen Lukács bis hin zu Geschichte und Klassenbewusstsein. Und dabei handelte es sich aber bei der Budapester Schule ja im Wesentlichen um den Schülerkreis des alten Lukács. Das heißt, das konnte ohne Konflikte natürlich nicht abgehen, diese Wiederentdeckung des jungen Lukács und von Geschichte und Klassenbewusstsein. Und das war spürbar in den Publikationen, die ich damals las. In ihrer Autobiografie, die mittlerweile ja erschienen ist, Der Affe auf dem Fahrrad und schon wieder vergriffen ist, kann man nun nachlesen, dass es noch etwas anderes Verbindendes gab in der Budapester Schule, bei den Mitgliedern der Budapester Schule, und das war das Gefühl der Solidarität mit Israel nach dem Sechstagekrieg. Von diesem Gefühl der Solidarität konnte sich nicht einmal der alte Lukács ausschließen. Während hierzulande im Westen zu dieser Zeit ja die Linke sich hervorgetan hat mit einem wüsten Antizionismus, war dieses Gefühl der Solidarität mit Israel für die Budapester Schule so wichtig. Heute ist natürlich Agnes Heller eine weltberühmte Philosophin. Sie wird überall eingeladen. Sie gibt zahlreiche Interviews über die aktuelle Situation in Ungarn vor allem. Und auch dieser Abend hat ja dieses Thema. Aber da es eine wirkliche Philosophin ist, muss man nicht Angst haben, dass dieses Thema sozusagen isoliert abgehandelt wird. Und das war auch der Grund, warum wir Agnes Heller gebeten haben um ein Interview im vorigen Jahr für die Zeitschrift Sans Phrase, die schon erwähnt wurde. Dieses Interview ist mittlerweile erschienen in der Nummer 3, die vor einigen Wochen herauskam, und man kann sie hier auch käuflich erwerben am Büchertisch. In diesem Heft der Sans Phrase findet sich aber auch noch ein Text von Agnes Heller, ein anderer Text von Agnes Heller. Und zwar handelt es sich dabei um die deutsche Erstveröffentlichung des Vorworts zur Neuauflage ihres ungarischen Buchs über den Antisemitismus, die Unlösbarkeit der Judenfrage. Und in diesem Vorwort, und damit komme ich schon zu meiner ersten Frage, in diesem Vorwort geht es vor allem um den neuen Antisemitismus. Also das, was sich heute besonders hervortut und sich als Kritik an Israel geriert, wo sich aber gewissermaßen die alten Formen des Antisemitismus auf neue Weise reproduzieren können. In diesem Vorwort geht es um den neuen Antisemitismus, und meine Frage wäre also, ob sich nicht im heutigen Ungarn ein besonders inniges Verhältnis zwischen dem neuen und alten Antisemitismus herausbildet, anders als etwa im Westen, wo sich ja die neuen Antisemiten, also diejenigen, die sich dahinter der Kritik an Israel verbergen, heftig distanzieren von den alten Antisemiten, mit ihnen nichts zu tun haben wollen, sich als Antifaschisten gerieren, während in Ungarn eben so etwas wie eine traute Eintracht zwischen altem und neuem Antisemitismus zu beobachten wäre. Das heißt, welche Rolle spielt Israel in den aktuellen Auseinandersetzungen im heutigen Ungarn? Vielen Dank für die Fragen und vielen Dank für die Veröffentlichung dieses Artikels oder Vorwort zu einem Buche. Ich möchte einige Sachen noch erwähnen. Ich bin sehr froh, dass du den Namen meines Mannes, Ferenc Fehér, hier erwähnt hast. Er hat doch eine sehr wichtige Rolle in der Entwicklung meiner Gedanken gespielt. Und wir haben doch zusammen auch viele Bücher, politisch-theoretische Bücher, in Australien geschrieben. Das heißt, diese Art von Bücher, die als Intervention, eine theoretische Intervention in politischen Angelegenheiten repräsentierten. Wenn du es über die Budapester Schule gesprochen hast, dann möchte ich nur das erwähnen, dass die Budapester Schule wesentlich eine oppositionelle Macht, intellektuelle Macht gegen die damalige Kaderregime gewesen war. Das ist also der wichtige Zement, den die Menschen der Budapester Schule zusammenhielt. Wir hatten ganz verschiedene Vergangenheiten, auch ganz verschiedene Interessen. Aber wir haben einander verstanden, wir waren auch sehr gute Freunde. Wir haben unsere Bücher miteinander besprochen, bevor wir sie geschrieben haben. Das war sehr wichtig. Wichtig ist, einen intellektuellen Kontrolle zu haben. Wir waren gegeneinander intellektuellen Kontrolle. Mar als Lukas, den wir sehr hoch schätzten, der stand über uns. Aber wenn wir über intellektuellen Kontrolle sprechen, haben wir einander kontrolliert. Das war sehr wichtig in unserer Freundschaft gewesen. Und einige dieser Leute, mit denen wir damals zusammenarbeiten, leben doch, Mihai Vajda und György Markus, sind 80 Jahre alt und sie leben, und mit ihnen habe ich noch immer eine freundschaftliche Verbindung. Die nächste Frage ist über mein Buch. Über die Unlösbarkeit der Judenfrage. Das ist nicht nur über Antisemitismus, natürlicherweise, das ist über die Judenfrage. Ich stelle die Frage, warum gab es immer eine Judenfrage, seitdem Juden überhaupt existieren? Ich glaube, wenn man nicht über die alten Hebräer spricht, Ich glaube, dass Juden existieren ungefähr vor dem 6. Jahrhundert von Christus. Das ist ungefähr an der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, das Judentum sozusagen existiert. Und in dieser Zeit gab es schon ein Gefühl gegen den Judentum. Und dieses Gefühl gegen den Juden hat immer neue Formen angenommen, aber immer in allen Zeiten hat es einige Formen angenommen. In den alten Zeiten, und da gab es auch Pogrome, gegen die Juden in mehreren Städten, Alexandrien zum Beispiel, das war ein wichtiges Pogrom. Pogrom war kein Christentum und Antisemitismus war in der Mond damals. Pogrom, denn Juden waren doch Atheisten gewesen, denn sie haben doch in den Götter des Staates nicht geglaubt. Wer in Jupiter nicht glaubte und wer besonders bei den Göttertum des Kaisers nicht glaubte, war ein Atheist gewesen. Und weil sie eben keine Statue, kein Gemälde für einen Gott Kaiser errichten wollten, waren sie Antisemiten gewesen, waren sie Atheisten gewesen, schon Atheisten für alle polytheistischen Religionen, von der Babylonien, Assyrien bis zu den Römern und den Griechen, waren sie alle Atheisten. Das war eine erste Phase. Die zweite Phase war das christliche Antijudaismus. Im Christentum, das war nie die öffentliche Meinung der Kirche gewesen, aber doch in allen Kirchen haben darüber gesprochen, dass Juden Christus und Gott getötet haben. Das und aber die Blutanklage und so weiter, was das für christliches Antijudaismus. Und dann kam, im 19. Jahrhundert kam Antisemitismus, das nicht mehr religiös, aber sozial gefärbt ist. Das war, hat auch zwei verschiedene Phasen. Die erste Phase sagten dann, die Juden sind schlimm, weil sie unsere Mädchen nicht heiraten wollen, mit uns nicht essen wollen, nicht unsere Schule gehen wollen, nicht mit uns reden wollen und so weiter, weil sie sich verschiedenartig gekleidet sind und so weiter, nicht unsere Sprache sprechen. Die zweite Phase, das sind gefährlich, weil sie unsere Mädchen heiraten, weil sie so sich kleiden wie uns, weil sie so sich zu uns assimilieren, weil sie so Geschäfte machen wie uns, deswegen sind sie schlecht. Das ist die zweite Phase des Antisemitismus. Dritte Phase, das kam gegen Israel. Das heißt, was ihr gegen Israel, die Anti-Israel-Attitüde, ist eine Art von Antisemitismus. Das heißt, das geht überhaupt nicht darüber, ob man mit der Politik von Israel einverstanden ist oder nicht verstanden ist. Ich möchte ein einfaches Beispiel geben, das ich vielleicht hier nicht gegeben habe. In England sehr viele wissenschaftliche Institutionen und Kreisen boykottieren die israelischen Wissenschaftler, die iranischen Wissenschaftler nicht boykottieren, ukrainische Wissenschaftler nicht boykottieren, russische nicht boykottieren, afghanistanische nicht boykottieren, ägyptische nicht boykottieren. Genau israelische haben sie boykottiert. Wenn das nicht das, was ist die Motivation? Warum eben? Das ist natürlich eine Art der Ausdruck des Antisemitismus. Zu Ungarn zurückkehren. In Ungarn ist das Antisemitismus wesentlich alt. Das ist noch das alte Typ des Antisemitismus. Sagen wir, aber sie haben keine konkrete Art. Es gibt wenige Juden und diese wenigen Juden sind nicht reich, sie haben keine Banken und so weiter. Aber sie identifizieren das Judentum mit Liberalismus. Das heißt, wenn die heutige Regierung antiliberal ist, sie glauben, dass sie Demokraten sind, aber sind ganz und gar antiliberal ausgesprochen. Sie identifizieren Judentum mit Liberalismus. Schimpfen Liberalismus, alle schimpfen. Das ist Dr. Prügelknabe. Die Liberal ist das hässliche Wort. Wenn man eine Sache gegen uns gemacht hat, Philosophen, sagten wir liberale Philosophien, Agnes Heller. Liberal war das Schimpfwort. Das ist wie ein Teufel. Liberal. Das heißt, Liberalen sind mit Juden identifiziert. Das ist eine neue Art von Antisemitismus. Das ist ganz gut gegeben. Außerdem, Jobbik ist auch alt und neu antisemitisch. Jobbik ist eine totale antisemitische Partei, macht keinen Unterschied zwischen alten und neuen, verschiedene Formen der alten und neuen. In allen Weisen sind sie rassistisch, nicht nur antisemitisch, auch anti-Roma und anti-alle. Das heißt, alle, die in ihrer Meinung nicht Blut und Boden und Gang sind. Das heißt, für verschiedene Formen der Antisemitismus existieren. Aber neuer Antisemitismus charakterisiert nicht die Linke in Ungarn. Das ist sehr wichtig. Denn in sehr vielen westlichen Ländern ist die Linke und extreme Linke sehr anti-Israeli. Das ist nicht in der ungarischen Linke. Ungarische Linke hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich möchte sagen, auch die Regierung hat damit nichts zu tun. Sie sind nicht anti-Israeli, Jobbik. Das ist die Sache von Jobbik. Antisemitismus in Allgemeinen ist sehr verbreitet. Aber wie ich schon gesagt habe, es in allen Ländern gibt es doch Antisemitismus. Das ist keine ungarische Spezialität. Die ungarische Spezialität ist etwas anderes, nämlich dass die Regierung nicht auftritt gegen die radikal antisemitischen Erscheinungen und ausdrücken, dass sie stumm bleiben, als ob nichts passierte. Und das ist die eigene, das ist Spezialität in Ungarn, nicht das Antisemitismus selbst. Es ist in der ganzen Welt gibt es Antisemiten und das ist doch, man muss ich dazu gewöhnen, möchte ich Ihnen sagen. Ja? Das fällt allerdings schwer. Ich habe mich dazu gewöhnt. Ja. Weil Sie jetzt auf die Politik von Orban zu sprechen gekommen sind, oder weil du auf die Politik von Orban zu sprechen gekommen bist, möchte ich da gleich darauf hinweisen, dass du ja in dem Interview für die Sans Phrase, was diese Politik betrifft, eine eigene Bonapartismus-Theorie für Ungarn entwickelt hast. Und zwar geht die davon aus, dass sich die Gesellschaft, die heutige ungarische Gesellschaft, ja nicht mehr mit der Horthy-Zeit vergleichen lässt. Das heißt, man kann ja nicht mehr von einer Klassengesellschaft sprechen. Das heißt auch, man kann sozusagen die politischen Kräfte, die da wirksam sind, nicht mehr bestimmten Klassen zuordnen, sondern es handelt sich um eine Massengesellschaft, eine moderne Massengesellschaft, trotz dieser ganzen archaisierenden Elemente, die für Ungarn typisch sind, ist es doch eine moderne Massengesellschaft und gewissermaßen auf der Basis dieser Massengesellschaft, in der sozusagen der alte Antisemitismus auch fortexistiert, auf der Basis dieser Massengesellschaft baut sich hier ein System mit Bandenstrukturen auf, nicht? Das heißt, die demokratischen Institutionen werden nicht durchwegs beseitigt, die bestehen fort, aber an den Schlüsselpositionen dieser Institutionen setzt Orban seine Leute, seine Freunde, also seine Leute aus seiner Bande, aus seinem Racket. Und dadurch entsteht sozusagen dieser neueste Bonapartismus. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe das Wort Bonapartismus benutzt, weil ich eben nicht sehr sympathisierte, die ungarische Linke, die Fidesz-Regierung faschistisch nannte. Ich glaube, Faschismus und Nazismus, Nazis sind Faschisten, das ist eine schlechte Beschreibung. Das sind doch historisch konkrete Systeme und konkret historisch bestimmte Systeme, die man zur heutigen Gesellschaft heute auch nicht der heutigen Regierung anwenden kann. Ich glaube, man muss eine Konzeption, einen Begriff finden, unter diesem Begriff kann man es verstehen. Und das ist ein Begriff, das kein Schimpfwort ist. Dann ist es ganz und gar verbreitet in Ungarn. Alle Linke ist von den Rechten Kommunist genannt und alle Rechte ist Faschist genannt von dem Linken. Das habe ich nicht gern. Es ist sowieso eine bipolare Gesellschaft. Wenn man die bipolare Gesellschaft mit einer Art von Rhetorik noch bipolar macht, wenn man bipolar macht, das glaube ich keine gesunde Erscheinung. So habe ich über Bonapartismus gesprochen und habe noch nicht mit dem Napoleon I., dann Napoleon III. Verglichen. Napoleon III., der mit zwei Drittel der Stimmen die Wahl für Republik Frankreich gewonnen hat, später gleich das Parlament aufgelöst und sich als Kaiser krönte und so weiter und so weiter. Das heißt, aber natürlich sind alle Art von Bonapartismen verschieden. Die Bonapartismen haben eine gemeinsame Struktur, nur eine Sache. Sie lesen die alte Konstitution mit der neuen Konstitution auf. Sie haben eine neue Konstitution, die ihren Interessen und ihren Programmen entspricht. außerdem konzentrieren sich einen Menschen, der auf der Spitze der Pyramide sitzt, und alle anderen Menschen in einer Weise horchen diesen einen Menschen, ohne dass das ganze System eine Diktatur wäre. Hm. Denn das ist Diktatur, gehört doch alle. Hm. Diktatur gehört Todesstrafe, Diktatur gehört, die Grenze muss man abschließen. Man braucht keine Diktatur dafür, dass eine einzige Stimme die ganze Gesellschaft, und wenn die Menschen sich benehmen, sich bestimmen, Menschen fürchten sich vom Zentrum. Das ist Zentralisierung. Ich sprach vor 4 Jahren über Zentralisierung und Konzentration aller Mächte, dreieinhalb Jahre. Schon nach ersten Monat über Zentralisierung, Konzentration aller Mächte. Das heißt, die Abschaffung der Gegeninstitutionen, oder aber, wenn sie nicht abschaffen können, dann stellen sie ihre eigenen Menschen, die loyalen Menschen, auf den Kopf der Gegeninstitutionen, dann füllen sie nicht die Funktion der Gegeninstitutionen. Ich sprach über ein Hungarikum, das ist wirklich in der ganzen Welt nicht existiert. Es gibt 3 höchste Autoritäten in ungarischen Republik. Der erste ist der Präsident der Republik, Ministerpräsident und Präsident des Parlaments. Der Ministerpräsident von Orban, er hat de facto ernannt den Präsidenten und auch den Präsidenten des Parlaments. Sie sind nicht Jugendfreunde. 3 Jugendfreunde regieren Ungarn. Ja, das ist ein Hungarikum und das passiert nicht. In keinem anderen Land kann ich das etwas Ähnliches sehen. Sind mir sehr böse, das habe ich schon oft gesagt, dann sind mir sehr böse. Sie sagen, ach, das ist ja da, diese Leute nach das ungarische Parlament gewählt. Haha, ungarische Parlament hat zwei Drittel der Stimme. Es wählt immer dem, was Orban wählen will. Das heißt, das ist ganz und gar lächerlich, wenn Sie da zu mir sagen, dass, nein, nicht Orban hat sie genannt, ungarische Parlament. Sie könnten keinen besseren Menschen finden als die besten Freunde von Orban für diese wichtige Positionen. Ja, das ist doch lächerlich. Na, das heißt, das ist die Situation. Alles jetzt, da passiert das alles, was Orban will, wird verwirklicht. Ein Mensch will etwas, das wird so passieren. Das ist, es gibt keine Diskussion, keine öffentliche Diskussion, nicht so etwas. Doch kann man sagen, es gibt keine Diktatur. Nicht nur, weil die Grenzen offen stehen, es gibt auch sehr wichtige Stimmen. Es gibt natürlich oppositionelle Parteien, sie haben überhaupt keine Macht, aber sie existieren. Und bei Existenz oppositioneller Parteien gibt es eine Möglichkeit, sich zu organisieren und auch in den Wahlen teilnehmen und vielleicht auch die Machtsituation verändern. Diese Möglichkeit ist offen. Und wir werden Wahlen haben am 6. April, und wir wissen nicht, was die Ergebnisse dieser Wahlen sein werden. Das heißt, die oppositionellen Parteien sind da, und jetzt sind sie vereinigt und werden einen vereinigten Block gegen den Fidesz in der Wahlen repräsentieren. Wir wissen nicht, was passiert. Das heißt, es ist keine Diktatur, das möchte ich sagen. Natürlich, die ganze Presse, Presse ist von den Orban-Leuten dirigiert, und natürlich die Propaganda ist so primitiv, dass ich Ihnen das nicht erwähnen kann. Die Sprache, darüber habe ich schon gesprochen, die Sprache verändert sich. Am Anfang spricht es immer über die Bürger, ungarische Bürger, Bürger hier, Bürger. Dann später über die Menschen, die ungarischen Menschen. Das heißt, ungarische Menschen, das heißt, das ist Populismus, das war Populismus. Jetzt gibt es nicht mehr. Es gibt immer Ungarn. Ungarische Familie, die ungarische Frauen, die ungarische Männer, die ungarische Kinder, die ungarische Schulen, die ungarische Kultur, alles ist ungarisch. Man kann kein Wort ausdrücken, ohne sie ungarisch zu nennen. Das ist eine neue, das ist wirklich lächerlich. Aber die Menschen sind dann gar nicht so gewöhnt, dass man wir in den ungarischen Saal sitzen, ungarisches Wasser trinken, ungarische Bücher lesen, ja, ungarische Menschen sprechen, ja, und ungarische Brille tragen, und alles ist ungarisch, natürlich, weiß, ist das so. Vielleicht ist hier Österreich, ich weiß nicht was, aber keine Ahnung. So, das heißt, die Rhetorik ist sehr nationalistisch, und darüber redet ein sehr eigene Art der Rationalismus, das, was gestern Tamás Gáspári so ausdrückte, war ein Ungar ist, bestimme ich, und dass wirklich Orbán bestimmt, wenn ein Ungar ist, nämlich alle, die außerhalb Ungarn leben, können nicht bestimmen, ob sie Ungarn sind oder nicht, denn sie sind für die Regierung Ungarn, die außerhalb Ungarn leben, Transsilvanien, Ukraine und auch. Aber die in der Opposition sind, zum Beispiel Sozialisten, sind keine Ungarn. Sie sind überhaupt keine Ungarn. Sie sind Fremde. Sie haben nie Ungarn verstanden. Sie sind einfach Fremde. Das heißt, nur die Fidesz-Anhänger sind Ungarn. Das ist eine sehr interessante Definition einer Nation. Das ist eine neue Definition. Das heißt, also Bonapartismus mit einer neuen Farbe. Das war auch in der Arbeit. Dritten Napoleon, nicht die Frage. Für die Franzosen waren alle Franzosen immer Franzosen gewesen. Ja, auch ja das gehört sozusagen auch zu den modernen Aspekten dieser Situation in Ungarn. Nicht? Und das hat natürlich auch so seine komischen Seiten, aber die andere Seite ist, und davon sprichst du ja auch in dem Interview, ist eine Atmosphäre der Angst, die entstanden ist. Nicht? Also auf der einen Seite diese groteske ungarische Ideologie der Fidesz-Partei und zugleich gibt es weiterhin demokratische Institutionen, die allerdings irgendwie beeinträchtigt werden durch teilweise Aufhebung der Gewaltenteilung, und dadurch entsteht auf der anderen Seite eine Atmosphäre der Angst auch, nicht? Das heißt, alle Schulen wurden nationalisiert, das heißt, alle Schulen wurden Staatsschulen jetzt im vorherigen Jahr, das heißt, alle Lehrer und alle Direktoren hängen vom Staat ab. Das, was ein Lehrer und Direktor etwas anderes sagt, was man ihm sagen, was er sagen soll, kann er die Position gleich verlieren. Natürlich haben sie eine Grund, Angst zu haben, also so viele Leute sind abhängig vom Staat, und wenn sie vom Staat abhängig sind, haben sie Angst. Und das ist eine Neuerscheinung auch mit Angst. Denn natürlich gibt es immer sehr reiche Leute, Oligarchie gibt in allen Ländern. Aber zum Beispiel in Amerika, die Oligarchie, eine Oligarch unterstützt die demokratische Partei, andere Oligarch unterstützt die republikanische Partei, einen oder anderen. Sie sind in der Politik tätig, aber unterstützen nicht dieselbe Politik. In Ungarn ist es verkehrt. Denn wer zu Oligarchie gehört, dankt es der Regierung. Das heißt, die Regierung kreiert eine Oligarchie, macht die Oligarchie. Das heißt, Oligarchie ist ganz und gar von der Politik abhängig. Darüber geht es. Und deswegen hat auch die Oligarchie Angst. Das ist interessant. Auch ein Direktor der größten ungarischen Bank hat Angst, weil er sieht, dass die Regierung hat etwas nicht gern, was sie machen, und da haben sie schon Angst, dass sie ihre Position als Bank in der Bank verlieren werden. Also die Banken sind auch gefährdet. Das heißt, alle fürchten sich, nicht nur arme Leute fürchten sich, auch reichere Leute fürchten sich. Die Mittelklasse fürchtet sich. So, das ist ganz und gar allgemein geworden. Besonders müssen sich natürlich die Roma fürchten. Und in dem Zusammenhang war ganz besonders beklemmend, zu erfahren, dass es in Ungarn auch Auflösungserscheinungen gibt, was das Gewaltmonopol betrifft. Das heißt, dass sich hier bewaffnete Milizen bilden wie die ungarische Garde, nicht? Die dann sich besonders hervortun in der Verfolgung der Roma. Also das ist auch so eine Erscheinung, die sich, das Eigenartige ist, dass das sozusagen neben den demokratischen Institutionen möglich ist, solche Auflösungserscheinungen des Gewaltmonopols in Gestalt von Milizen, die da in bestimmten Gegenden von Ungarn ihr Unwesen treiben. Wie ist das? Wird sich das weiter, wie sieht das aus? Wird sich das weiter verstärken, solche Auflösungserscheinungen, was das Gewaltmonopol betrifft? Oder gibt es da doch eine gewisse Stabilität, was den Staatsapparat ausmacht? Es hat sich nicht verstärkt. In diesem Sinne hat es nicht verstärkt. Eher ein wenig zurückgegangen. Das hat sich nicht verstärkt. Der Staat gibt dem Gewaltmonopol nicht auf. Das Jobbik hat diese quasi militärische Organisationen begründet. Aber natürlich, die Jobbik-Leute sind nicht sehr freundschaftlich der Fidesz-Regierung gegenüber, sind auch Opposition, extrem rechte Opposition ist auch eine Opposition. Es ist ihre, sie sind ihre Kinder, Jobbiks Kinder. So ist, sie haben keine große Möglichkeit, sich so sehr zu verstärken. Ja, also das heißt, eigentlich ist alles offen, was die nächste Zeit betrifft, nicht? Man kann nur bestimmte Tendenzen erkennen, aber man kann schwer einschätzen, wie stabil dieser neue Bonapartismus, wenn man das so bezeichnen will, wie stabil dieser neue Bonapartismus ist. Und die nächsten Wahlen sind natürlich entscheidend, beziehungsweise was sich dann nach den Wahlen tun wird. Ich glaube, das ist die zweite Frage, die ich jetzt nicht frage. Ich frage nur die erste Frage, ob es eine Möglichkeit ist, für die jetzt schon vereinte Opposition zu siegen. Das war nicht eine leichte Sache, denn die Opposition ist eine Opposition, in den drei verschiedenen Parteien teilnehmen, dreieinhalb verschiedene Parteien teilnehmen, die verschiedene Politik haben, verschiedene Programme haben, verschiedene Ideologie haben, wenn sie über Ideologie sprechen. Es wäre sehr schwer für sie. Es war wirklich schwer, meine Ideologie aufgeben, füreinander aufgeben, um ein einheitliches Plattform gegen diese Regierung annehmen. Das hat ihnen gelungen. Einige Intellektuelle machten ein böses Gesicht, ein saueres Gesicht. Ja, warum nicht dieser wird der Ministerpräsident, warum dieser, warum nicht unser, warum ihrer? Ich glaube, das ist ein schlechtes Denken. Ein schlechtes Denken in der Politik macht man doch Kompromisse. Ich habe eine Idee, ich habe einen Menschen gern, ich würde ihn gern sehen zum Ministerpräsidenten. Zum Beispiel beinahe, sehr viele. Aber das geht nicht, weil die anderen jemand anderen wollen und der Dritte einen Dritten will. Man muss doch Kompromisse machen, ob, wenn es keine Kompromisse gibt, dann kann man überhaupt nicht zusammen zum Wahl gehen. So, ich glaube, jetzt ist es gelungen, bis zu einem Punkt, eine einheitliche Front gegen die Regierung machen. Ich möchte noch etwas sagen. Das Problem mit einigen oppositionellen Parteien war, dass sie die ungarische Mitte ansprechen wollten. Sie hatten die Idee, dass wenn sie gute Programme haben, die Leute diese Programme lesen werden. Und wenn sie die Programme lesen, sie werden unter den Programmen wählen. Das ist ein besseres Programm, ein schlechteres Programm. Das ist meinen Interessen entspricht mehr und das weniger. Aber sie haben die ungarische Wähler missverstanden. In Ungarn lesen die Menschen die Programme nicht. Sie sind überhaupt nicht interessiert, was in den Programmen steht. Es ist eine bipolare Gesellschaft und die Bipolarität ist nicht rechts und links. Das ist auch missverstanden. Bipolarität ist pro Regierung, Protest gegen die Regierung. Das ist die Bipolarität. Und man wird sich ausstellen, was stärker ist. Das ist die Frage. Nicht, ob mehr Leute für die Linke sind, mehr für die Rechte. Das wird die Sache ist, ob mehr Leute protestieren, als Leute, die nicht protestieren. Darüber ist in April die Rede. Und das wird sich ausstellen, wie das ist. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Noch eine Frage zur Situation an der Universität in Budapest. Weil da ging ja vor einem Jahr oder vor über einem Jahr ging so ein Bild um die Welt von einer antisemitischen Schmieraktion gegen Agnes Heller. Fühlst du dich bedroht in diesem Zusammenhang an der Universität? Gibt es da merkbare Kräfte antisemitischer Art? Werden die stärker oder gibt es auch Gegenwehr? Ich fühle mich überhaupt nicht bedroht. Sehr viele Leute sprechen mich in der Straße, in Straßenbahn an und sagen, ich liebe dich. Mach es weiter, tue, was du tust. Jeden Tag 3-4 Leute sprechen mich positiv ein. Ich fühle mich überhaupt nicht bedroht. Ich weiß, dass es Leute, die mich hassen, aber so, dass wenn man in öffentlichen Arenen auftritt, dann Das muss man damit zählen, dass Leute mich auch hassen werden. Ich fühle mich überhaupt nicht bedroht. Natürlich, die Antisemiten haben über in der Universität auf unseren Namen geschrieben, wir brauchen keine Juden in der Universität. Wir wissen doch, dass in der Lehrstuhl von der Geschichte sehr viele Jobbik-Leute gibt und in anderen Lehrschülern sehr viele progressive Leute gibt. Es gibt verschiedene Lehrstühle, verschiedene Studenten. Es gab auch eine positive Studentenbewegung, das Netzwerk der ungarischen Studenten. Jetzt sind sie nicht mehr aktiv, einer war nicht aktiv, sie waren sehr progressiv gewesen. Eine Art von Studenten denken in dieser Weise, andere Art von Studenten in anderer Weise. Es gibt einen typischen Weg in der Humanität, in der Geschichte sind die Studenten meistens extrem rechte Studenten. In der Ökonomie, der Weltstand der Ökonomie, sind sehr bürgerlich bestimmte. Da gibt es große Art von Liberalismus. In der Schule der Technik, technischen Hochschulen, sind sie in der Politik überhaupt nicht interessiert, mehrmals. Das heißt, sie sind ganz verschieden voneinander. Es hängt auch von dem Lehrstuhl ab, auch von der Professorin ab und auch von ihren Interessen ab, ob sie von der Rechte oder Linke oder Mitte stehen, ob sie überhaupt in Politik interessiert sind oder nicht. So bedroht fühle ich nicht. Und ich glaube, ich habe auch keinen Grund, mich bedroht zu fühlen. Ja, dann denke ich, dass im Publikum auch ein großes Bedürfnis besteht, die Gelegenheit zu nützen und Fragen zu stellen an Agnes Heller. Und vielleicht sammeln wir 3 Fragen zum Beispiel. Ja. Es gibt 10 mindestens. 10 mindestens. Hier. Schon 5. Ich hätte mehrere Fragen, aber ich möchte nur eine sagen. Warum glauben Sie, dass Ungarn heute noch das einzig antisemitische Land in Europa ist? Das sage ich das Gegenteil. Ich habe das Gegenteil gesagt. Ja, es gibt. Das heißt, Ungarn ist überhaupt nicht das einzige antisemitische Land in Europa. Nein, lassen Sie mich erklären, was ich damit meine. Man kann Antisemiten sein in jedem Land auf der Welt. Aber Ungarn ist meiner Meinung nach das einzige Land, wo die Regierung die Antisemiten unterstützt. Und sich vor ihnen stellt, damit sie ihre antisemitischen Tätigkeiten ausüben können. In anderen Ländern, also es gibt in Ungarn Sachen, die zum Beispiel in Deutschland oder auch in Österreich oder in jedem anderen Land in Europa unvorstellbar sind. Schauen Sie, ich glaube, dass Sie haben, in einer Art haben Sie... Sammeln. Bitte? Eigentlich wollten wir die Fragen sammeln. Ja, sammelt ja, bitte. Gut. Sammelt die Fragen. Ja. In dem Kontext anschließend, also die Frage in. Dann muss ich aufschreiben. Um wie viel mehr sagen. Antisemitismus es wo gibt, ist eine Frage. Was ich denke aber doch auch schon ein besonderes Spezifikum ist in Ungarn auch, was natürlich zusammenhängt mit Rassismus insgesamt und insbesondere gegen Roma und Sinti. Und da gibt es schon auch ein strukturelles Problem in der Regierung, wo ein Regierungspartner ganz offen, nämlich die Jobbik, richtige. Die sind die Oppositionellen. Ich weiß nicht, was sie im Parlament. Aber ein Partner von Fidesz. Im Parlament. In einer sehr offenen Weise, also nicht nur gegen Roma Stimmung vertreiben, sondern wirklich auch Übergriffe stattfinden, in einer Morde stattfinden. Ja, in einer Weise, und das wird von Regierungsseite, von offizieller Seite, ja, von Parlamentsseite, aber auch von Regierungsseite, dem sehr wenig hingibt. Ist das ein falscher Eindruck? Sie können mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch bin. Es gibt ja 2 neue Museumsinitiativen für Budapest, soweit ich weiß. Einerseits den Plan, ein Museum der deutschen Okkupation zu machen und andererseits ein neues Holocaust-Museum zu machen für die deportierten Kinder, in dem es sehr stark um die Tragödie des Holocaust und um die ungarischen Retter gehen soll. Die Frage ist, ob das jetzt als ein aggressiver Schritt vorwärts oder als eine defensive Strategie in Ungarn zu werten ist, Ob es also darum geht, der vielen Kritik bezüglich des Antisemitismus zu begegnen, indem man sagt, wir können doch gar nicht so viel Antisemitismus haben, weil schauen Sie, wir haben das Jahr 2014 zum Holocaust-Gedenkjahr erklärt und wir renovieren doch Synagogen und so weiter. Also ist das sozusagen eine defensive Strategie oder ist das ein Zeichen der zunehmenden Dominanz eigentlich dieses Horthy-Revisionismus, der Verklärung Horthys als desjenigen, der nicht für die Deportationen verantwortlich war und so? Also ist das eher als was Defensives oder als was Aggressives zu werfen? Wie würden Sie das sagen? Eine Frage noch jetzt? Ja, ja, ganz anderer Zusammenhang. Vielleicht beantworten Sie, es geht um die EU. In welcher, für Europa sind die EU-Wahlen wahrscheinlich vielleicht wichtiger als die ungarischen Wahlen? Wie sehr spielt die EU in der ungarischen Politik eine Rolle? Die verschiedenen Klagen, gibt es noch welche vom Europäischen Gerichtshof oder dem Europäischen Menschengerichtshof? Und ein Detail nur, wie viele Abgeordnete hat Ungarn im Europäischen Parlament? Gut. Schon, antworten. Ich wiederhole und ich glaube so, Antisemitismus gibt in allen Ländern, nicht nur in Ungarn. Also Ungarn gibt eine Spezialität, solche das ist das heißt, Antisemitismus gibt in allen Ländern, nicht nur in Ungarn. Ungarn hat eine Spezialität. Die Spezialität, dass wenn er zum öffentlichen antisemitischen Bewegungen, öffentlichen antisemitischen Ausdrücken und Theorien kommt, wehrt sich die Regierung nicht. Also die Regierung steht nicht auf und sagt nicht, dass man das nicht machen soll. Das heißt, dass sie sich nicht positiv gegen die antisemitische Erscheinungen auftreten und außerdem, dass die Regierung solche neue Institutionen organisiert und fördert, wo die Führer dieser Institutionen Antisemiten sind. Ja, das ist eine sichere Sache. Aber die Regierung ist nicht anti-Israeli. Überhaupt nicht. Es gibt keinen Boykott der Israeli-Waren und der Israel-Wissenschaftler in Ungarn, wie es in vielen westeuropäischen Ländern auch gibt, in England zum Beispiel gibt. Es gibt so etwas in Ungarn nicht. Natürlich Jobbik ist ein Parlament, in dem Parlament, aber nicht in der Regierung, es ist eine oppositionelle Partei. Jobbik ist natürlich sehr stark anti-Israeli. Sie sagen, Israel besetzt unser Land, sie haben ein ganzes Land ausgekauft und so etwas. Und allgemein, das ist Jobbik, eine rassistische Partei, auch anti-Roma und allgemein rassistische Partei. Aber bis heute haben sie nicht so große Prozentzahl in der Stimme der Bevölkerung. Wir wissen nicht, was in der Wahl passieren wird, aber jetzt stehen sie ungefähr zu 10%. Das ist nicht so entsetzlich viel, aber wir werden das noch sehen. Natürlich. Was war die letzte Frage? Auch über Jobbik, ja? Auch das war die selbe Frage. Mhm. Ja, die Frage der Denkmäler. Das ist eine wichtige Frage. Da müssen die Struktur verstehen. Heute ist die Struktur in einem Sinne bonapartisch. Es tut mir leid, dass ich dieses Wort wiederhole, dass wenn Orban etwas machen will, etwas in seinem Kopf ist, eine Idee hat und sagt, das soll es sein, dann wird es sein. Keine öffentliche Diskussion, niemand kann darüber etwas sagen, wir wissen überhaupt nicht, was entschieden wurde. Es ist entschlossen und es wird sein. So ist es nicht nur mit der Denkmäler, so ist es mit der Vereinigung mit Herrn Putin in Russland. Darüber wussten wir auch überhaupt nichts, ja? Dass wir eine nukleare Vereinigung mit den Russen haben, das war darüber, wusste das Land ebenso nicht, wie wir über nicht die Denkmäler wissen und was für Denkmal und wo und wie und wer hat es entschlossen. Es gibt keine Diskussion. Schon im Mahnmal in Berlin hat man 2,5, 3 Jahre diskutiert, ob es sein soll, wo es sein soll, was sein soll. Auch in New York über die zwei Türme hat man für mehr als zwei Jahre gehabt, wer es bauen soll, wie es gebaut werden soll, was es passieren soll. In Ungarn gibt es nicht. Als jemand hat die Idee, es muss ein Denkmal geben, das wird die Kinder und das wird so, der wird genannt Haus des Schicksals genannt. Haus des Schicksals genannt, das ist Denkmal für die Kinder. Und sie haben gleich gesagt, wer der Direktor sein wird. Dann ist ihnen eingefallen, jetzt brauchen wir ein Denkmal für die neue deutsche Besatzung von Ungarn. In den Freiheitsplatz, wo schon ein Denkmal der russischen Soldaten ist, wo die amerikanische Botschaft ist, dort müssen wir auch ein Denkmal für die deutsche Besatzung Ungarn. Entsetzlich schaut das aus. Ich möchte Ihnen nicht bezeichnen, wie es ausschaut. Also, sie haben entschlossen, niemand gefragt, niemand darüber, kein Fachmensch, niemand hat es erörtert. Warum? Das muss passieren, wenn jemand es ausgedacht hat. Jetzt ist die Frage gestellt, warum diesen Denkmal? Warum? Warum das Schicksal? Haus des Schicksals, das ist eine Polemik mit Imre Kertész Schicksalslos. Das kann man gleich verstehen. Das ist polemisch gemeint. Warum die deutsche Besatzung? Weil in der in Konstitution steht, dass Ungarn in der Horthy-Zeit noch eine Souveränität hatte. Die Souveränität am 19. März von 1944 von der deutschen Besatzung verloren hat. Das heißt, wir haben eine Kontinuität mit der Horthy-Periode, aber Diskontinuität mit der deutschen Besatzung. Das heißt, die Deportation der Juden, das war eine deutsche Sache gewesen, keine ungarische Sache, aber die antijüdischen Gesetze waren doch ungarische Sachen gewesen. Das passiert vor der deutschen Besatzung. Sehr komplizierte Denken, ganz komplizierte Ideologie, aber wesentlich ist das ein Nicht-Denkmal, das ist eine Statue für Viktor Orban. Das heißt, wir haben unsere Souveränität in 1944 verloren. Jetzt mit seiner Regierung haben wir unsere Souveränität zurückgegangen mit unserem Freiheitskampf gegen die Europäische Union. Jetzt spreche ich so über, was Sie gesagt haben, warum nicht zu Europa. Wir haben einen Freiheitskampf gegen die Europäische Union. Die Rhetorik ist Freiheitskampf, die Rhetorik ist Revolution. Das heißt, wir hatten eine Revolution und wir einen ständigen Freiheitskampf. Wir waren immer im Freiheitskampf. In alten Zeiten gegen die Deutschen, dann gegen die Russen, jetzt gegen die Europäische Union, den Freiheitskampf. Ungarn ist allein, immer allein, wir haben immer recht. Wir sind die Weisesten, wir sind die Klügsten, wir sind die Größten aller Länder. Aber wir sind immer missverstanden, die anderen missverstehen uns. Aber sie werden schon etwas verstehen. Sie werden es lernen, was sie die Besten und Schützenden sind. Und alle werden uns nachahmen. So ist die ganze Idee. Das ist die Ideologie. Und die Europäische Union muss uns auch verstehen, muss das machen, was wir machen. Das heißt, dass sie sind anerkannt. Natürlich brauchen wir die Europäische Union. Die Regierung braucht doch das Geld. Weil alle Investitionen gehen mit dem Geld der Europäischen Union. Brauchen sie es. Natürlich, Jobbik will von der Union austreten. Das ist die Politik von Jobbik. Sie wollen von der Union austreten, aber Fidesz nicht. Noch einmal über Antisemitismus. Fidesz, ich spreche über die Regierung. Ich spreche nicht über alle Funktionäre der Partei Fidesz. Es gibt Fidesz-Bürgermeister in sehr vielen Städten von Ungarn, sehr positiv Hinsicht der jüdischen Gemeinschaften sind. Ich erwähne nur die Fidesz-Regierung in Szombathely oder Fidesz-Regierung in Pápa, die sehr positiv zu der jüdischen Gemeinschaft stehen, ihnen sehr viel helfen und alles andere als Antisemiten sind. Das heißt, man braucht nicht alle Menschen, die zu dieser Regierung sagt mir, gehören innerweise auf dieselbe selbe Weise, dieselbe Beurteilen. Wenn ich über Beurteilung spreche, spreche ich über die offizielle Politik einer Partei und spreche nicht über die Mitglieder dieser Partei und auch nicht ihre eigenen lokalen Funktionäre, die ganz verschieden sein können. Die Museumsfrage, ja, die ist ja schon angesprochen. Man gibt auch andere Fragen als... Ja. Ja. Agnes Heller, wie weit glauben Sie, dass man so Konzepte wie die Lukács mit der Zerstörung der Vernunft... Bitte? Wie weit glauben Sie, dass man so Konzepte wie die Lukács seinerzeit mit der Zerstörung der Vernunft hat, heute noch anwenden kann, beziehungsweise weiterschreiben kann, wenn man zum Beispiel bedenkt, ich habe im November vorigen Jahres von einer Umfrage gelesen, der zufolge etwa 33% der ungarischen Studierenden Sympathien für Jobbik hegen. Da hat er doch auch ein Problem, nicht nur, das kann man ja nicht nur alles über Antisemitismus oder Rassismus arbeiten, sondern muss ja auch irgendeine Veränderung der Denkweise da sein, die überhaupt das Einfallstor schafft für so rassistische und antisemitische Tendenzen bei den Studierenden. Ich glaube, Lukács' Zerstörung der Vernunft ist ein schlechtes Buch. Und ich würde mich überhaupt nicht mit diesem Buch identifizieren. Es ist ein schlechtes Buch. Natürlich, es gibt einen Grundgedanke. Als Grundgedanke wäre das gut gewesen, dass eine Art des Deckungsweise des Irrationalismus das deutsche Publikum, besonders die deutschen Intellektuellen, wehrlos gegen die faschistische Argumentationen machte. Aber die konkreten Urteile, was er über Schopenhauer, Nietzsche oder Schelling oder Max Weber gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht. Und ich würde mich mit diesem Buch überhaupt nicht identifizieren. Über die 30% Jobbik, das braucht man nicht so verstehen, dass die 30% der Jugendleute antisemitisch oder rassistisch ist. Nicht alle Jobbik-Anhänger sind antisemitisch oder rassistisch oder antijüdisch. Es gibt etwas in den jungen Leuten, sie hassen Establishment. Ja, das kann man, sie wollen gegen die Eltern revoltieren. Die Eltern sind entweder Sozialisten oder Fidesz. Sie sind alte Menschen. Wir sind junge Leute. Wir wollen nicht wie unsere Eltern sein. Es gibt keine linksradikale Partei in Ungarn. Falls es solches gäbe, würde die Hälfte der Stunden eher linksradikal sein. Aber wenn es so etwas nicht gibt, es gibt nur Rechtsradikalismus, sind sie rechtsradikal geworden. Aber nur eine Hälfte dieser jungen Leute, weniger als die Hälfte, ist mit der Politik dafür das reinigt. Sie sind der Negativität. Sie hassen, die hassen die Regierung, die hassen die alten Menschen, die hassen diese Leute, die schon seit 20 Jahren immer im Parlament saßen. Und es gibt keine jungen Menschen unter ihnen. Sie sind immer in der Macht. Und ich habe mit so vielen solchen jungen Leuten gesprochen und habe das auch sehr oft gehört. Ja, ich denke, dass es natürlich einerseits richtig ist, sozusagen diese Mitglieder solcher Verbände, solcher Parteien als Einzelne zu betrachten und ihre Motivation aus dieser Situation als Einzelne zu erklären. Aber andererseits sind sie ja doch in diesem Verband und in dieser Partei, zum Beispiel Jobbik-Anhänger, aber auch Fidesz-Anhänger. Und das heißt, es verbindet sie doch etwas mit den anderen und es gibt sozusagen eine Art kollektives Bewusstsein, nicht? Es gibt so diese massenpsychologischen Vorgänge, wie sie Freud analysiert hat, dass die einzelnen Mitglieder sich miteinander identifizieren, indem sie den Führer an die Stelle ihres Über-Ichs setzen. Und das findet ja da auch statt, nicht? Das heißt, man kann sie einerseits als Einzelne betrachten und dann feststellen, der Antisemitismus spielt da eigentlich keine so große Rolle, sondern es ist einfach nur Negativität, Protest, Aufstand gegen die Elternwelt oder was immer. Und andererseits gibt es aber dieses Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe und das ist das Gefährliche, nicht? Der Antisemitismus, der synthetisiert ja die Individuen, der macht sie zu Gruppen und da spielt dann plötzlich die individuelle Auffassung, die individuelle Motivation gar keine Rolle mehr, wenn diese Gruppe in Aktion tritt. Das, Das stimmt, wenn die Gruppe in die Aktion tritt. Aber Sie haben über die Sympathie gesprochen. Die 30% der jungen Leute waren mit der Jobbik in keine Aktion. 5% waren in der Aktion. Sie sprechen mit der Aktion. Meistens haben wir Fragen, warum Sie mit Jobbik sympathisieren, werden Sie antworten, weil Sie junge Leute sind, weil Sie radikal sind und weil Sie nicht diese weder Fidesz noch die Sozialisten wollen. Sie wollen etwas anderes. Aber das ist etwas ganz Besonderes, was ich über die Bürgermeister gesagt habe. Mhm. Denn in dem zweiten Fall möchte ich die Individuen auch in Frage. Das ist wichtig, was ein Mensch ist. Denn Menschen sind doch verschieden. Und die Parteiangehörigkeit bestimmt den Charakter und die menschliche Eigenschaft eines Menschen nicht ganz. Das ist keine absolute Bestimmung. Ja. Das ist sehr sicher. Bis es keinen Mord gibt, bis eine Regierung nicht mit Mord beschuldigt werden kann, ist eine ganz andere Situation, als wenn eine Macht oder eine Gruppe wirklich mördert. Das ist ganz was anderes. Es gibt eine Linie. Es gibt eine Linie, schlechte Politik, gefährliche Politik, rassisch, alles. Alles, aber wenn man Menschen tötet, da hat man schon eine Linie überschritten. Und diese Linie haben sie nicht überschritten. Darüber wollte ich sagen. Keiner von ihnen hat das überschritten. Ja, nur ganz kurz dazu. Also vor ein paar Tagen im deutschen Fernsehen bei einer Fernsehdiskussion ein Vertreter der Roma aus Ungarn, der hat gesagt in dieser Sendung, es wurde dort nicht widersprochen, ich kann es jetzt auch nicht belegen, dass es seien an die 13 Leute in Ungarn, Roma, Sinti, Menschen ermordet worden. Ja? Aber nicht von der Regierung. Nicht, nee, sag ich nicht, aber es geht darum, wie reagiert. Ja, ja. Wie reagiert ein System auf das? Ja, wir haben jetzt 4 Fragen. Ja. Karl Pfeiffer. Ja, also ich habe eine Frage und die bezieht sich auf die Medien. Es gibt in Ungarn etwas, was man nirgendwo in der Welt, glaube ich, vielleicht im Iran oder in solchen Staaten, aber nicht, sicher nicht in demokratischen Staaten gibt, dass eine Regierungspartei 3 Medien hat, und zwar Echo TV, die Tageszeitung Madja Hirla, die Wochenzeitung Demokrata, in denen laut dem ungarischen Historiker Christian Ungvári Texte transportiert werden, wie sie in Deutschland und Österreich nur von Neonazi-Medien transportiert werden. Das ist Fakt. Und da kann man die Fidesz einfach nicht aus der Verantwortung entlassen dafür. Das ist die eine Frage. Wie kann man das vereinbaren mit dem Wunsch von Fidesz im westlichen Europa als eine christliche, unter Anführungszeichen, konservative Partei anerkannt zu werden? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage geht, oder das ist eigentlich schon keine Frage mehr, ist nur ein Fakt, dass man nicht überwerten, also man soll nicht so sehr betonen, wie viele Jugendliche bei Jobbik sind oder Jobbik unterstützen. Ich denke, es gibt ein viel wichtigeres Phänomen, dass schon eine 500.000 Ungarn, also mehr Ungarn, am Ungarn verlassen, als während der Oktoberrevolution 56 und nach der Oktoberrevolution. Und das heißt, im letzten Jahr, da war die Statistik, also es gab viel mehr Tote als Geburten. Und es ist ja keine Frage, wenn 500.000 Leute aus einem Land weggehen, die ziehen ja noch andere hinter sich. Was hat das eigentlich zu bedeuten? Heißt das, dass Orban damit spielt, dass er sagt, wir müssen stark sein, die Starken halten zusammen, die Schwachen fallen auseinander? Und in Wirklichkeit trägt er dazu bei, dass das Land auseinanderfällt, oder? Ja, und ich wollte nur davor noch dazu sagen, was der Herr Pfeiffer gesagt hat. Es ist unvorstellbar, was ich Ihnen auch vorhin gesagt habe, dass in einem europäischen, demokratischen Staat, vielleicht in Weißrussland oder sowas, jemand sagen kann, unwidersprochen, in der Bayer-Jod zum Beispiel, doch, es war ein Major hier noch. Bayer-Jod, ja. Das Churchill ein Verbrecher war, weil er verhindert hat, dass wir heute in einem friedlichen nationalsozialistischen Europa leben. Das ist ein Zitat. Ich meine, das war vor einem Jahr. Ich meine, das ist so ungeheuerlich. Aber wer soll das gesagt haben? Ein Journalist. Ein das ist der Hausschreiber von Orban. Und halt, Freund. Ein Verrückter. In seinem Namen? Er hat in einem Artikel geschrieben, Churchill war ein Verbrecher. Ich hab verstanden. Okay, wo ist das Problem? Wir wissen, ob er das als Privatperson oder im Namen der Regierung... Nein, er hat das als Journalist geschrieben. Aber wie reagiert ein System? Überhaupt nicht. Wie kann das denn? Überhaupt das nicht. Das ist der Punkt. Überhaupt nicht. Und naja, es ist Pressefreiheit. Eine zweite Sache, Entschuldigung, weil ich schon auf Fahrt gekommen bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo in Europa oder sonst irgendwo ein Parlamentsabgeordneter aufstehen kann und verlangt, man soll die Abgeordneten, die jüdischen Abgeordneten im Parlament zählen. Wir wissen, wie viele jüdische Abgeordnete im Parlament sind. Wie will er das? Die Hosen runter oder wie in Ungarn leben ungefähr 100.000 Juden. Ungefähr. Ein großer Teil von ihnen weiß nicht einmal von sich selbst, dass sie Juden sind. Halten Sie es eher für schädlich, wenn die EU jetzt mehr Druck gegen das Orban-Regime ausübt, oder halten Sie das für nützlich? Ich verstehe die Frage nicht, bitte. Gut ist, wenn die EU, die Europäische Union, ja, Druck auf das Orban-Regime, ja, ausübt. Ich habe eine Frage zum ganz anderen Bereich, der vielleicht auch damit zusammenhängt, zur sozialen Situation der Bevölkerung. Gibt es einen starken Gegensatz, sagen wir, zwischen Budapest und den östlicheren Landesteilen und so weiter? Das würde mich interessieren, weil ich denke, dass viele, zum Beispiel Jobbik-Leute, irgendwelche jungen Männer, die keine Arbeit haben, auch aus dem Grund dazu gehen, könnte ich mir vorstellen. Da wollte ich mal noch ein bisschen drüber. Es gäbe noch zwei Fragen, aber da hinten und... Jetzt, ja, ja. Okay. Ich hätte noch eine Frage, und zwar mit den Leuten, mit denen ich hier in Österreich spreche, mit ungarischen Wurzeln, und die konfrontiere ich oft mit Medienberichten hier in Österreich über die Situation in Ungarn. Und es ist mir aufgefallen, dass eigentlich sehr viele davon sagen, nein, das stimmt nicht, das ist tendenziös, das ist so nicht wahr, das geht alles in eine Richtung. Also, meine Frage pointiert formuliert, spreche ich mit den falschen Menschen oder lese ich die falschen Zeitungen? Mit den falschen Menschen. Mit dem falschen Ungarn. Ja. Den gibt es sehr viele. Meine Frage ist, ohne die Entwicklung in Ungarn marginalisieren zu wollen, die das sicherlich sehr bedenklich ist, ist es dennoch auch erstaunlich, wie kurz das Gedächtnis ist, wie der Umgang der österreichischen offiziellen Politik mit Sagen vom verstorbenen Kärntner Landeshauptmann war, zu ordentlichen Beschäftigungspolitiken und anderen Sachen. Und in dem Zusammenhang stelle ich mir schon die Frage, also es ist ja, also während es in Ungarn durchaus wesentlich problematischer sein mag, was sich abzeichnet, ist es dennoch so, dass Antiziganismus und Antisemitismus in ganz Europa im Zunehmen ist. Die Übergriffe nehmen zu. Und ich habe schon den Eindruck, dass auf einer europäischen Ebene, dass es sehr praktisch jetzt auch ist, Ungarn zu haben, wo man sagen kann, da passiert das. In keinem anderen demokratischen Land in Europa würde das passieren. Und das ist nicht der Fall. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es bietet sich an dafür. Ja, aber der Landeshauptmann hat zurücktreten müssen, das müssen Sie aber auch sagen, unter Druck. Ist passiert. Geht um den Jörg Heider. Gut, die EU hat eine Umfrage gemacht in 8 Staaten, sogar in 9 Staaten, eins haben sie nicht veröffentlicht, aus Rumänien, über wie Juden in diesen EU-Staaten sich fühlen und welchen Antisemitismus sie erfahren. Also niemand aus der EU zeigt auf Ungarn und sagt, das passiert nur in Ungarn. So ist es nicht. Aber in Ungarn war die Antwort von 90% der befragten Juden, dass sie ein schweres Problem sehen. Und sehr viele haben Angst. Und das ist ein Problem. Und das kann man nicht damit immer weg. Das hat man auch in Österreich versucht. Das hat mir sogar der Bundeskanzler bei einer Pressekonferenz, Bundeskanzler Schüssler, hat mir gesagt, anderswo gibt es auch Antisemitismus. Und ich habe ihm eingeworfen, das stimmt, aber Sie argumentieren ja wie ein kleiner Adapter-Ladendieb im Bezirksgericht, der sagt, Herr Rat, wieso strafen Sie mich so streng, wo die Großkopferten mehr stehen. Ja? Und das ist eine Argumentation, die nicht zu akzeptieren ist. Wir reden über Ungarn. Und da ist die Lage schlimm. Und das bleibt. Und da kann keiner mal was wegradieren. Da kann keiner was wegradieren. Vielen Dank für diese leidenschaftliche Diskussion. Das ist ja leidenschaftlich. Viele die Leidenschaft. Das ist gut, dass es Leidenschaft ist. Natürlich. Beinahe in allen stimme ich Ihnen zu. Es ist wahr, dass die Pressefreiheit sehr eingeschränkt ist. Es ist wahr, dass die Medien eine Propagandaaktion immer ausführen, dass in ganzen Medien nur Propaganda fließt. Das ist auch wahr, dass die Regierung keine konservative Regierung ist. Das ist auch falsch, eine konservative Regierung zu nennen. Es ist besser, als eine Mafia-Regierung zu beschreiben, wie einige in Ungarn schon gemacht haben. Es ist auch wahr, dass halbe Millionen Leute, schon besonders junge Leute, besonders begabte Leute, Ungarn verlassen haben und in anderen Welten. Und es ist auch wahr, dass weniger Kinder geboren waren als vorher. Das sind alle Sachen, was Sie gesagt haben, ist wahr. Das heißt nur, das kann man nur so zusammenfassen, dass diese Regierung die Demokratie sehr einschränkt. Das heißt, die demokratischen Gegeninstitutionen funktionieren nicht. Und das heißt, dass wir können Autokratie sprechen, wir können Apartismus sprechen, also keine liberale Demokratie mehr ist. Das kann man sagen. Und ein falsches Beispiel für Europa zeigt. Das kann man sagen. Was Sie gesagt haben, widerspricht dieser Beschreibung nicht, aber sagt auch nicht und sagt nicht, dass es nicht gut ist, über Faschismus und Narzissmus zu reden, denn das sind konkrete geschichtliche Erscheinungen, denen diese Erscheinung de facto nicht entspricht. Und wenn man übertreibt, die Rhetorik übertreibt, dann wird man auch das nicht verstehen, was wirklich gefährlich in der ungarischen Situation ist. Und es gibt etwas wirklich gefährlich, nicht nur für Ungarn, besonders für die ungarische Bevölkerung, nicht nur für die Juden, aber die Ungarn ist es meistens gefährlich, für die ganze ungarische Bevölkerung ist es gefährlich, muss man das verstehen, dass auch für Europa gefährlich werden kann. Das, warum Europa nicht stärker ist, diese Frage hat man, ich würde gern sehen, eine mehr starker Einfluss auf die ungarische Regierung praktizieren, so ausüben. Aber meine Meinung ist am Ende, zum ersten Mal so, nach so vielen Jahren, die Ungarn selbst sich befreien sollen. Denn das ist doch eine sehr schlechte Geschichte, dass wir die Freiheit immer als Geschenk bekommen. Wir haben die Freiheit auch in der Systemwende als Geschenk bekommen. Was haben wir für diese Freiheit getan? Herr Gorbatschow hat es für uns getan. Und ich weiß, und auch die regierende Partei hat gut, jetzt werden wir die Macht teilen. Und so, wenn nichts passierte. Die Menschen haben nicht gefühlt, wir haben es getan. Einmal in dieser Zeit sollen die Menschen fühlen, wir haben es gemacht. Und das ist für mich das Wichtigste, dass jetzt die ungarische Opposition sich zusammenhalten will und alles tun will und auch aufopfern, einige sagen, aufopfern soll, um diese dieser Orban-Regime ein Ende zu machen. Ich finde das sehr wichtig und meine ich bin in der kritischen Sache ganz und gar einverstanden, aber ich würde betonen, jetzt mit der ungarischen Opposition zu halten und sie unterstützen, sie mit Sprache in den Zeitungen unterstützen. Wenn alle Zeitungen dasselbe über Ungarn schreiben, schreiben sie dasselbe weil eben das wahr ist. Man kann nicht helfen, man kann die Orban-Regime nicht ein wunderbare Regime nennen, die allerlei reicher werden, wenn alle armer werden. Natürlich kann man das, es gab solche Propagandaaktionen, sie machen diese Propagandaaktionen, wenn sie so zuhören, Ungarn geht vorwärts, vorwärts, jeden Tag vorwärts. Aber das habe ich schon seit meiner Kindheit immer gehört. Das war mein ganzes Leben. Natürlich, ich war noch im Zweiten Weltkrieg, 10 Jahre alt, da haben wir den Krieg, wir Ungarn, wir Deutsche, den Krieg immer gewonnen. Wir marschierten immer vorwärts, bis wir den Krieg verloren haben. Und dann kam der kommunistische Regime. In 10 Jahren werden wir die Produktion per Kapita Produktion besser sein als in den Vereinigten Staaten. Das habe ich auch vor 20 Jahren gehört. Was war die Ende? Wissen wir. Jetzt höre ich, dass wir jeden Tag besser und besser werden. Wenn wir größer werden, wir so entwickeln, dass wir keine Arbeitslose mehr haben werden, weil wir billiger sind alle. Ja, Gott im Himmel, das höre ich. Ich bin 85 Jahre alt. Von der Geburt an habe ich immer dasselbe gehört. Einmal sollen wir aufrichtig sein. Und ich möchte nicht den anderen Ländern sagen, ich möchte nicht deswegen sagen, in anderen Ländern gibt es auch Antisemitismus, dass sie sich nicht wegen dem ungarischen Antisemitismus kümmern sollen. Sie sollen da sich kümmern. Aber das ist auch, sie haben ihre eigenen Probleme. Ich würde den Engländern auch sagen, dass ihre wissenschaftliche Institution, die israelische Wissenschaftler boykottieren, auch die englische Regierung einige Wörter darüber sprechen könnte. Vielleicht, das möchte ich Ihnen auch sagen. Ja? Ja, eine andere leidenschaftliche Kontribution, bitteschön. Ich hätte eine recht konkrete Frage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Im Frühjahr 2013 gab es mal wieder eine Reihe von Änderungen, auch Verfassungsänderungen. Und ein Punkt betraf den obersten Gerichtshof, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da gab es in den deutschsprachigen Zeitungen sehr widersprüchliche Berichte drüber. Teilweise wurde gesagt, der ist komplett entmachtet worden und andere haben eher gesagt, naja, es ist eine gewisse Beschränkung, er würde sich nur nicht mehr auf frühere Gesetze berufen dürfen. In Begründungen können Sie dazu vielleicht noch etwas sagen. Ist der wirklich quasi komplett entmachtet worden, was ja wirklich heißen würde, dass sowas wie Gewaltenteilung de facto bereits aufgehoben ist? Oder ist es nur eine partielle Einschränkung gewesen? Das ist eine Kombination zweier Feierbewegungen. Einmal war es eine Einschränkung, wirklich nur eine Einschränkung, aber parallel haben sie ihre eigenen Menschen in beinahe allen Positionen der höchsten Gerichtshof gestellt. Das heißt, sie haben ihre eigenen Menschen dort und die Macht ist beschränkt. Die zwei Sachen, das ist die Taktik auch in anderen Gegeninstitutionen, dass die eigenen Menschen dorthin gesteckt sind und die Gegeninstitution ihre Macht teilweise verlieren. Das ist die Kombination zweier Bewegungen. Es gibt eine EU-Untersuchung darüber, nicht wahr? Bitte? Es gibt eine EU-Untersuchung, wo der Europäische Gerichtshof untersucht dieses Gesetz über den obersten Gerichtshof in Ungarn. Das ist der sogenannte konstitutionelle Gerichtshof, es ist nicht oberster Gerichtshof. Es gibt oberster Gerichtshof ist eine Sache, konstitutioneller Gerichtshof ist eine andere Sache. Im obersten Gerichtshof, das sind zwei verschiedene Institutionen. Im obersten Gerichtshof ist jetzt der Kopf der obersten Gerichtshofs die Frau einer der Freunde von Orban. Das wissen Sie, darüber habe ich ja gesprochen. Der konstitutionelle Gerichtshof ist ein anderes Gerichtshof. Sind von einer verschieden. Dorthin hat auch Orban einige Freunde oder Unterstützer hineingestellt und in beide Gerichtshöfe macht, ist ein wenig beschränkt, aber sind ganz verschiedene Gerichtshöfe. Das ist ganz verschiedene. Der obere Gerichtshof beschäftigt sich mit kriminalen Sachen, während der konstitutionelle Gerichtshof mit der Konstitution, mit den Gesetzen. Ja? Ich habe noch etwas, was Sie gesagt haben, in der letzten Zeit ist es immer mehr nationalistisch geworden in Ungarn, also das ungarische Wasser, ungarischer Strom, ungarischer was weiß ich was. Ja. Ich bin 12 Jahre lang in ungarischen Schulen gewesen, ich habe nichts anderes gehört. Immer war Ungarn das Schönste, das Größte, das Beste. Und als ich das erste Mal nach Österreich gekommen bin, ist in Lade untergefallen. Ungarn ist nicht nicht das größte Land oder schönste oder beste. Wissen Sie, ich war damals 15 Jahre alt oder 16 Jahre alt, ich habe mich gewundert. Aber wir sind so erzogen worden. Schauen Sie, meiner Meinung nach sollte irgendjemand zu den 10 Millionen Ungarn, die noch heute noch dort sind, sie hütteln, aufwecken und sagen, es gibt kein Turmodal, es gibt kein Daltosch. Das sind Märchenfiguren, das sind Fabelwesen. Genau. Es gibt, Ungarn ist nicht das Größte. Es ist ein Land irgendwo in Ungarn, in Europa. Und es gibt einen Ozean von Feinden. In Turulmadar und Taltos, das ist ein Widerspruch in der Politik. Denn auf einer Seite sprechen Sie über St. Istvan, den Heiligen Stefan, das heißt das progressive Christentum in Ungarn. Christentum ist das Wichtigste in Ungarn. Das ist eine christliche Partei. Auf der anderen Seite ist Taltos und Turulmadar, die sind doch eben sehr feindlich gegen den ungarischen Christentum. Das ist ein Widerspruch in der Ideologie. In sehr vielen Ideologien gibt es solche Widersprüche. Gut. Noch eine Frage? Ich Feststellung eher in meiner Sicht. Ich sehe Ungarn ähnlich wie Frankreich als eine Nation, die ihre kulturellen Vorstellungen verteidigen muss, ihre Sprache, ihre Besonderheit. Da ähnelt sich das mit dem Begriff der Grande Nation in Frankreich, die auch auf ihre Sprache sehr aufpassen und ihre besonderen nationalen Verhältnisse immer voranstellen. So, Ungarn ist noch dazu kleiner und hat nicht diese koloniale Vergangenheit, drum auch diese Ansprüche, ja, diese Ansprüche auf das Großungarn. Die Franzosen tun es und haben es immer getan. Leider tun die ungarische Regierung heute es nicht. Denn wie ich sagte, die ungarische Kultur ist diese Kultur, die Fidesz unterstützt. Das heißt, sie sind nicht in der wichtigen und wirklich bedeutenden heutigen ungarischen Kultur beschäftigt. Es gibt sehr bedeutende Schriftsteller, sie sind für sie nicht bedeutend, obwohl sie ungarische Schriftsteller sind, weil sie eben liberal sind. Das heißt eben dieser Pathos der Franzosen, dass alle Kultur unsere Kultur ist, unsere Sprache ist, und welche Politik sie doch bestätigen, sie sind alle Franzosen. Das ist nicht mehr jetzt in Ungarn. Das ist eben verloren gegangen. Ja, ich möchte danken. Ich möchte am Ende noch nach der leidenschaftlichen Diskussion eine Frage stellen, beziehungsweise zu dem Punkt zurückkehren, von dem ich ausgegangen bin, nämlich die Bücher von Agnes Heller. Da sehe ich in der deutschsprachigen Öffentlichkeit eigentlich eine sehr missliche Situation. Das heißt, es gibt sehr wenige Bücher auf Deutsch von dir zu lesen. Es gibt keinen Verlag, der sich kontinuierlich kümmert um deine Schriften. Auch die erwähnte Autobiografie Der Affe auf dem Fahrrad ist in einem Verlag erschienen, den es nicht mehr gibt. Die Schriften der Budapester Schule sind ebenfalls nur noch antiquarisch zu bekommen. Das heißt, ich frage mich, was kann man dagegen tun, nicht? Das erwähnte Buch über die Unlösbarkeit der Judenfrage ist ja nur auf Ungarisch erschienen. Ist vor 10 Jahren erschienen, jetzt eine Neuauflage in Budapest herausgekommen, aber wird es da eine deutsche Übersetzung geben? 12 von meinen Büchern sind deutscher Sprache erschienen, 12 Bücher, und keine kann man jetzt mehr kaufen, ja. Alle sind ausverkauft, sind nicht wieder veröffentlicht. Auch diese Bücher, die nicht so vor langer Zeit veröffentlicht waren, als ob die Moderne lebensfähig ist oder der Auferstehung des Jesus, sie sind bei solchen Verlagen erschienen, die jetzt nicht mehr existieren. Niemand kümmert sich. Die Italiener machen es verschiedenerweise. In Italien veröffentlichen immer meine alten Bücher wieder. Bücher, die vor 30 Jahren veröffentlicht wurden, jetzt sind sie wieder veröffentlicht. Ob ich sie gern habe oder nicht gern habe, das ist eine andere Sache. Sie haben Alltagsleben jetzt wieder veröffentlicht, Renaissance-Mensch wieder, veröffentlichen alles wieder, dass die Leser wieder diese Bücher lesen können. Das passiert in deutscher Sprache nicht. Ich kann darüber überhaupt nichts anfangen. Hier gibt es eine meiner Bücher, wird jetzt in deutscher Sprache erscheinen, hieß der Verleger in dieser Gruppe. Da sind wir noch hier, ja. Schön. Ja, in diesem Sinn sollten wir weiterarbeiten, nicht? Ja, dass endlich wieder Bücher erscheinen, neue herausgegeben werden. Ich glaube, das würde nicht sehr kompliziert sein. Denn Italiener haben es entdeckt, dass sie den Übersetzer nicht mehr zahlen müssen. Ja. Auch den Autor müssen sie nicht mehr zahlen. Und im englischsprachigen Raum? Nach 30 Jahren brauchen sie nicht zahlen. So veröffentlichen sie ohne zu zahlen. Das ist ein großer Pfingster für sie. Und nicht nur in Italien, im englischsprachigen Raum gibt es ja viel. In England. In englischer Sprache sind beinahe alle meine Bücher in englischer Sprache. Und alle kann man sie noch immer kaufen. Ja. In englischer Sprache. Erscheinen sie kontinuierlich. Alle meine Bücher erscheinen in Englisch. Aber eigentlich Englisch ist nicht meine Muttersprache, doch ist meine akademische Sprache. So ist das selbstverständlich. Ja. Wenn ich ganz kurz was sagen darf. Wikipedia ist für viele von uns bereits ein Begriff. Und ich glaube, es sind vielleicht einige Jüngere unter uns hier, die wissen, wie man Wikipedia-Artikel umschreiben kann. Es ist Folgendes, der deutsche Wikipedia-Artikel, der relativ kurz ist von Frau Heller, der ist ganz okay. Aber der englische Wikipedia-Artikel, der wird seit mindestens einem Jahr, seit ich das verfolge, der ist unglaublich diffamierend gegenüber Frau Heller. Der ist derart manipuliert, und zwar geschickt manipuliert, vermutlich von nicht muttersprachlichen Englischschreiberinnen. Und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen kann, aber es müsste doch eine Möglichkeit geben, diesen Artikel, der von vorne bis hinten ein Machwerk ist, ja, der so tut manchmal, als ob er ihre Bedeutung hervorstreicht und dann plötzlich wieder schreibt, sie sei eine Freundin vom Herrn Rakoschi gewesen und was weiß ich alles. Ja? Das ist unglaublich. Und vielleicht kann jemand von Ihnen Wikipedia umgehen oder weiß, wie man, ist jemand, der einen Wikipedia-Artikel mitschreibt. Das ist mir nur gerade eingefallen. Ja, danke. Herzlichen Dank für diesen Appell, der wahrscheinlich auch an das Video zu richten ist. Das sehen sehr viele dann im Anschluss auch noch dieses Video und die Aufzeichnung. Vielleicht können die damit umgehen. Ich möchte sagen, Agnes, danke für dein Kommen. Danke, dass du in Wien warst und danke, dass du heute bei uns warst. Danke, Thomas, für die Einladung.